Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute in kleiner Runde. Herzlich willkommen zur ersten Open Hour der Gesellschaft für Neue Musik Deutschland. Wir, das heißt die Gesellschaft für Neue Musik Deutschland, haben uns vorgenommen, zukünftig auch aktuelle Themen im Umfeld der neuen Musik im Rahmen von wichtigen Festivals mit Wortveranstaltungen zu präsentieren. Mein Name ist Jens Cording, ich bin Vorsitzender der GNM, mein Kollege Stefan Fricke ist auch hier. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte am 30. Januar: Bereits jetzt zeichnet sich unübersehbar ab, dass die private Kulturförderung durch Sponsoring und durch Stiftungen deutlich zurückgeht. Umso wichtiger ist es nun, die Gelegenheit für Investitionen zu ergreifen, denn man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass in den kommenden Jahren auch die öffentliche Kulturförderung sinken wird, um den jetzt aufgetürmten Schuldenberg abzutragen. Mittel für Investitionen in die kulturelle Infrastruktur werden dann kaum mehr vorhanden sein. Es ist allemal sinnvoller, Steuermittel in die Instandsetzung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, die der Allgemeinheit gehören, zu investieren, als mit Steuermitteln privatwirtschaftliche Fehlspekulationen zu reparieren. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang fordert der Deutsche Kulturrat die Kultureinrichtungen auf, jetzt ihren Investitionsbedarf anzumelden, denn das geplante Konjunkturpaket 2 soll auch dazu dienen, Kultureinrichtungen zu sanieren. In vielen Kultureinrichtungen gibt es einen beträchtlichen Investitionsstau, da die vielerorts gesunkenen Kulturausgaben der Länder und Gemeinden in den letzten Jahren vor allem zu Lasten der Investitionsmittel im Kulturbereich gingen. Kulturstaatsminister Bernd Neumann will trotz der Finanzkrise künftig mehr Geld für Kultur ausgeben, so eine Meldung. Gerade jetzt muss man sich antizyklisch verhalten, um die Krise nicht noch zu forcieren, sagte Neumann dem Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. Derzeit sei die öffentliche Hand noch stärker als stabilisierender Faktor gefragt. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Bernd Fesel als Referenten des Vortrags Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Szene der neuen Musik vorzustellen. Bernd Fesel ist freiberuflich als Kulturveranstalter und kulturpolitischer Berater in Berlin und Brüssel tätig und Inhaber des 2003 gegründeten Büros für Kulturpolitik und Wirtschaft. Er studierte Volkswirtschaft und Philosophie in Heidelberg und Bonn und schloss das Studium als Diplom-Volkswirt ab. Seit 2006 ist Bernd Fesel Mitglied im Beirat der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Seit 2007 ist er als freier Berater für die Stadt der Kreativität der europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010 tätig. 2008 wurde er in den Fachausschuss Kulturwirtschaft des Deutschen Kulturrates berufen. Nach dem etwa 15-20-minütigen Vortrag würden wir gerne gemeinsam mit Ihnen über das Thema diskutieren. Bernd Fesel. Schönen guten Morgen allerseits. Ich werde heute Vormittag, kann man fast noch sagen, nicht so sehr sprechen über die staatlichen Investitionen, die vielleicht nötig sind, um neue Musik zu promoten, sondern will Ihnen erstmal ein Vokabular vorstellen, um darüber zu sprechen, was ist denn Musik und was ist Kulturgüter, wie sind kulturelle Güter Märkte. Das ist eine recht neue Sprache. Sie ist eine Wirtschaftssprache, die speziell für öffentliche Güter entwickelt wurde, vor ungefähr 20 Jahren. Und ich will damit eine Basis legen, damit wir uns dann sozusagen auf der Höhe der Zeit über das unterhalten können, was Kultur und Wirtschaft meint. Und dann zum Schluss komme ich auf die Weichenstellungen, die aus meiner Sicht daraus folgen für die neue Musik und die Frage der öffentlichen Investitionen. So seltsam es scheint, ist eigentlich eine der einfachsten. Auch die Frage, was mit den Umsätzen passiert, ist eine der einfachsten. Sie werden das sehen. Also es geht darum, Kultur als Wirtschaftsprozess vorzustellen, dann ganz kurz zu sagen, welche globalen Prozesse in der Kulturwirtschaft in den letzten Jahren bis 2008 gelaufen sind und dann zum Schluss, wie gesagt, die Weichenstellungen. Also lassen Sie sich mal ein auf diese Reise dieses neuen Vokabulars. Ich nehme an, es wird fremd für Sie sein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, damit anzufangen, damit wir uns mit den richtigen wirtschaftlichen Begriffen über Kultur unterhalten. Nämlich nicht mit den Begriffen, mit denen man sonst ein Konsumgut beschreibt. Ein Konsumgut ist wie ein Eisberg. Sie werden das alle kennen, nehme ich mal an. Vom Konsumgut hat man oben bei dem sichtbaren Teil des Eisberges die materiellen Werte, die wir bezahlen, und die nicht sichtbaren, sozusagen das Image, die Aura, alle möglichen anderen Dinge, die man mit einem Konsumgut verbindet, das Auto als Lieblingsspielzeug, eher unsichtbar. Was ist ein Kulturgut? Ein Kulturgut zeichnet sich genau dadurch aus, dass es umgekehrt ist, dass die immateriellen Werte das sind, was eigentlich sichtbar ist, was im Markt ist. Und die materiellen Werte an einem Kulturprodukt sind eher die kleinen Dinge. Also es kommt nicht auf den Produktionspreis des Buches an, sondern auf den Content, soweit eigentlich banal. Wenn die materiellen Werte so klein sind, dann erklärt das vielleicht auch, weshalb bei Kulturgütern die Preise, die dafür gezahlt werden, oft wesentlich geringer sind als der gesamte Wert. Weil der gesamte Wert besteht eben aus dem immateriellen und den materiellen Dingen. Und wir sind es selten gewöhnt, für immaterielle Werte zu zahlen. Dafür, für immaterielle Werte Preise zu erzielen, ist extrem schwer, weil sie fallen an ohne, also man kann sie konsumieren, man kann sie gebrauchen, man kann sie genießen und wahrnehmen, ohne dafür zahlen zu müssen. Deswegen erklärt sich aus dieser Theorie heraus, weshalb in der Regel Kulturgüter unterbezahlt sind. Was passiert nun in globalen Märkten? Was heißt Weltwirtschaft für Kulturgüter? Gerade die Digitalisierung der globalen Märkte erlaubt es eigentlich, dass die immateriellen Werte weltweit wahrgenommen werden. Eigentlich helfen digitale Märkte bei der Wahrnehmung der immateriellen Dimension. Und das ist zugleich auch die Krux. Allerdings muss man zuerst verstehen, dass für die immateriellen Werte der Kultur eigentlich sich völlig neue Marktchancen dadurch ergeben, dass es eine neue Dichte gibt. YouTube und andere Phänomene dieser Art muss man verstehen als die Ansammlung immaterieller Werte, die durch eine völlig neue Dichte auch zu neuen Markteffekten führen. Das gibt es natürlich längst auch für klassische Konsumgüter, weil immer mehr Konsumgüter auch nur noch gekauft werden, weil sie eine immaterielle Aufladung haben. Der technische Wert, die technische Unterscheidbarkeit von Konsumgütern ist mittlerweile so dahin, sie sind so gleich geworden, dass sie sich auch eigentlich nur noch über immaterielle Werte differenzieren. Und von daher sagt die ökonomische Theorie der letzten Jahre, dass die klassischen Konsum- und Industriegüter immer mehr so werden, wie Kulturgüter eigentlich schon seit Jahrtausenden sind. Man nennt dieses Phänomen Netzwerkökonomie, um mal diesen Begriff sozusagen plastisch zu machen, was ökonomisch dahinter steht. In einer solchen Ökonomie können also Anbieter von immateriellen Werten gegenseitig diese immateriellen Werte tauschen, ohne dass eigentlich irgendwas Bares über den Tisch gehen muss. Diese Entwicklung in digitalen globalen Märkten hat verschiedene Paradigmenwechsel zur Folge. Zwei will ich hier nennen. Das erste ist, die immateriellen Werte führen verschiedenste Interessen und Berufe zusammen, jenseits der örtlichen Bildungen. Das führt dazu, dass das Lokale einen überregionalen Wert bekommt, soweit alles bekannt. Dadurch erhalten immaterielle Werte neue Bewertungen, neue Beziehungen. Man spricht auch wirklich von einer Beziehungsökonomie in der Theorie. Und so entsteht eine neue Transformation von materiellen Werten zu Preisen. Und diese neue Transformation nennt man Vertrauensgüter. Vertrauensgüter sind solche Güter, die im Unterschied zu Konsumgütern in der Qualität nicht abschließend beurteilt werden können. Wenn Sie in den Film gehen, um mit der Berlinale hier zu sprechen, Sie kommen aus dem Film, haben Sie eine Meinung dazu, Sie diskutieren das mit Ihren Kindern, haben Sie vielleicht eine zweite, wenn Sie Glück haben, sogar die gleiche Meinung dazu, mit Ihren Arbeitskollegen wieder eine andere Meinung. Und wenn Sie ein Jahr später in den Nachfolger gehen, sozusagen die Version Nummer 2, dann bewerten Sie vielleicht die Nummer 1, die Sie vor einem Jahr gesehen haben, nochmal völlig anders. Bei Vertrauensgütern gibt es keine Erfahrungen, an denen man empirisch Qualität messen kann, sondern es ist ein Diskurs. Die Musikkritiker und Journalisten unter Ihnen werden sagen, das ist mir nicht neu, da haben Sie auch recht. Aber für die Ökonomie ist in der Betrachtung von Gütern neu, dass Qualität so divers ist und so nicht abgeschlossen ist. Man hat bisher, vielleicht völlig zu Unrecht, immer gedacht, die Qualität eines Gutes kann man verifizieren. Man könnte auch sagen, die Heisenbergsche Unschärferelation aus der Physik aus den 60er Jahren ist endlich in der Ökonomie angekommen. Qualität ist eine Frage des Diskurses. Und das bedeutet, die Empfehlung, ob ich in einen Film gehen soll oder nicht, macht sich an der persönlichen Kommunikation in diesem Diskurs statt fest. Also wenn ein solcher Film dazu führt, dass 100 Leute 1:1 persönlich darüber kommunizieren, dann ist das die Nachfrage für den Film. Und wenn diese 100 wieder mit 100 sprechen, dann ist die Nachfrage entsprechend größer. Das heißt, dass der Charakter von Kultur in der Kommunikation im Sinne von Vertrauensgut gar nicht über Digitalisierung weltweit funktioniert, sondern eigentlich lokal gebunden an die persönliche Kommunikation bleibt. Das scheint ein Paradox zu sein, aber im Augenblick ist es so. Deswegen ist die Mischung von persönlichen Kontakten mit Digitalisierung über die Weiterempfehlung auf einmal die Synergie aus Vertrauensgütern und Digitalisierung. Dort fangen dann Märkte über diese Empfehlungsvideos, wie wir das bei Obama und anderen ja sozusagen im globalen Maßstab gesehen haben, auf einmal an völlig neue Effekte zu entfalten. Diese persönliche Kommunikation ist zugleich auch ein Einkommenslimit. Wenn ein Kulturprodukt eben wirklich nur mit 100 Leuten kommuniziert, dann sind nur diese 100 Leute wohlmöglich die Nachfrage, die dafür zahlen. Wenn von diesen 100 kommunizierenden 10 meinen, man muss den Film nicht mehr sehen oder man muss den Stuhl nicht kaufen, dann ist die Nachfrage eben nicht mehr 100 Leute groß, sondern nur noch 90. Für bildende Künstler, für viele andere Künstler gibt es natürlich ein Limit in der Kommunikationsfähigkeit. Irgendwann kommuniziert man mehr, als dass man eigentlich Kultur produziert. Und von daher sind dort auch scharfe Einkommensgrenzen gezogen. Ich sage das auch im Hinblick auf die Debatte, die Sie hier in den letzten Tagen hatten, Audio Poverty. Hier findet man Erklärungen, weshalb auch in einer Netzwerkökonomie Einkommen einfach nicht steigt, sondern gerade wegen dieser Vertrauensgutcharaktere begrenzt bleibt. Ich habe eben schon auf diese Mischung zwischen digital und real hingewiesen. Und zum Schluss nochmal, ein kurioses Phänomen in der globalen Wirtschaft ist eben, dass die Kommunikation der Vertrauensgüter, wenn es gut geht, von wenigen auf viele läuft. Der Weiterempfehlungseffekt aller YouTube bedeutet allerdings auch dann einen nächsten Paradigmenwechsel, den zweiten Schritt, dass Güter auf einmal nicht mehr private Güter sind, sondern öffentliche Güter sind. Private Güter bedeutet, wenn ich den Apfel esse, können Sie ihn nicht mehr essen. Er ist mein Gut, ich habe ihn aufgebraucht. Kulturgüter zeichnen sich aber gerade dadurch aus, dass sie eben für alle konsumierbar sind. Und durch Kinokarten, durch Vernissagekarten, durch den CD-Kauf hat man Wege gefunden, sozusagen einen Point of Sale zu haben, wo man sagt, du hast es nicht. Aber Sie wissen alle, durch MP3, durch Digitalisierung ist Musik allgegenwärtig geworden und viele andere Kulturgüter auch. Die, die es noch nicht sind, werden durch die weiter um sich greifende Digitalisierung dieses Drama der Musikgüter in den letzten Jahren noch erleben und vor sich haben. Bei öffentlichen Gütern kann man keine Marktpreise mehr erzielen und kaum noch Einkommen erzielen. Um Umkehrschluss steigt allerdings die Nachfrage überproportional. Das sagt die Theorie und die Erlebnisse in der Musikwirtschaft, in der Musiknutzung, in der Musik, in den Einkommen in der Musik sind eigentlich eine perfekte Verifizierung für das, was man da vor 20 Jahren vorausgesehen hat. Es gibt auch andere Märkte für öffentliche Güter, wie Deiche, Sicherheit, Inflation und natürlich, das weiß man jetzt, nachdem es dahin ist, auch ein funktionierendes Bankenwesen. Das kann man eben nicht der Wirtschaft überlassen. Das ist eine öffentliche Aufgabe. Das kann eine Bank allein nicht herstellen. Für digitale Güter heißt der Paradigmenwechsel, es gibt im Augenblick keine oder ganz neue Points of Sale, ist Ihnen soweit auch bekannt. Der iPod ist sozusagen der neue Point of Sale, iTunes und anderes dieser Art auch, nicht mehr der klassische Vertrieb. Hier hat sich die ökonomische Kette völlig rumgedreht. Digitale Märkte neigen dazu, monopolistische Märkte zu sein. Das findet man in der Praxis auch wieder. Und es zeigt sich noch etwas, es sind Märkte mit extrem hoher Heterogenität. Digitale Märkte erlauben eine völlige Zersplitterung in Individualpräferenzen und machen von daher das Treffen von Angebot und Nachfrage, wie man es früher kannte, tausende Fragen ein Gut nach, zumindest nicht unmöglich, aber sie stellen neben dieses Prinzip der großen Nachfrage nach einem Produkt viele kleine Nachfragen nach vielen kleinen Produkten. Auch das zeigt sich in der Kulturwirtschaft ganz phänomenal und ist wahrscheinlich auch ein Bild dessen, was man in der Automobilindustrie und in anderen Gütern demnächst haben wird. Um diese Einführung sozusagen in diese Begriffe öffentliche Güter, Vertrauensgüter abzuschließen, Ende der Geschichte ist, es sind alle kultursüchtig, doch keiner zahlt für seine Sucht, ist im Übrigen in dem Krankenhauswesen und in vielen anderen Märkten, die wir im Augenblick haben, genau das Gleiche. Nach dieser kleinen Einführung in die Kulturbegriffe, in die Wirtschaftsbegriffe für Kultur, nochmal eine Zusammenfassung dessen, was hier vielleicht in den letzten Tagen auch diskutiert würde. Digitalisierung senkt Einkommen und steigert andererseits Verbreitung und Kulturerfahrung, sozusagen ein Schisma. Man weiß nicht, über was man sich freuen soll. Und das viel Schwierige, sicher auch aus Sicht der Musikkritik, aus Frage der Qualität heraus, das Publikum wird zum größten Produzenten an Kultur. Das heißt, es gibt eine Revolution des Begriffes Markt. Früher hatte man immer hier die Anbieter, da die Konsumenten, das ist dahin. Durch die globalen Märkte in Verbindung mit Digitalisierung entsteht ein anderer Begriff von Markt. Und das hat jahrelang und vielleicht immer noch nicht die Musik und Musikwirtschaft nicht verstanden und befindet sich damit auch in guter Nachbarschaft. Viele andere Märkte haben es auch nicht verstanden. Man kann eben, wenn man, ich will es jetzt mal am Beispiel der Autoindustrie sagen, wenn man Autos verkaufen will nach China, nicht glauben, dass man nochmal 500 Millionen Autos verkaufen kann. Das gibt der Platz einfach nicht her. Und das gibt, wie wir jetzt alle wissen, auch die Erdölressourcen nicht her. Also ein globaler Markt für Autos ist nicht mehr ein Markt, in dem Autos verkauft wird, sondern in dem das Produkt nicht Auto heißt, sondern Mobilität. Mobilitätslösungen sind sozusagen die Zukunftsmärkte nach den Automärkten. Und ähnlich, glaube ich, und das müssten dann die Fachleute in der Musik beantworten, wird sich auch der Musikmarkt verwandeln, vielleicht nicht mehr von einem Musikproduzentenmarkt, sondern hin zu einem Musikhörmarkt, also zu einem viel stärker aus dem Konsumenten heraus gesteuerten Markt. Das zu betrachten, wie sich das ändert, ist, glaube ich, eine der zentralen Aufgaben. Und man kann das nur betrachten, glaube ich, wenn man ein gewisses Basisverständnis dafür hat, wie sich Kulturmärkte verhalten, dass sie anders sind als Konsummärkte, dass es hier um immaterielle Güter geht. Also was passiert, wenn wir massenhaft immaterielle Werte haben, entstehen daraus neue Qualitäten? Wenn wir massenhaft immaterielle Werte haben für neue Musik, wenn wir viel mehr Wahrnehmung für neue Musik haben, und ich glaube, davon kann man sprechen, was bedeutet das für die Qualität des Marktes und auch für die Qualität der Musik selbst? Auch das ist ja in den letzten Tagen, wenn ich das jetzt aus dem Portfolio der Diskussion gesehen habe, hier Gegenstand geworden. Eigentlich bedeutet das, und das ist das Wichtige, die Wirtschaftsdebatte führt zurück zu einer Kulturdebatte. Die Kulturparadigmen, die wir hier in Europa haben, die Begriffe Qualität, Aura und das Neue, sind in solchen Märkten schwer zu verwenden. Massenmärkte, wo sich Qualität und Masse nebeneinander behauptet in einer globalen digitalen Kultur, müssen mit anderen Begriffen gefasst werden. Und am deutlichsten wird das daran, dass die Polarität von künstlerischer Autonomie und Marktwirtschaft sich scheinbar auflöst. Der Begriff Qualität ersetzt sich durch den Begriff Vielfalt. Die Rolle der Kritik, das Nadelöhr dessen, was sichtbar ist, ist weg. Durch die Digitalisierung sind diese alten Orientierungspunkte nur noch ein Orientierungspunkt unter vielen. Der Begriff Aura scheint so etwas wie eine zeitweise Materialisierung immaterieller Werte zu sein, ist aber von Kultur zu Kultur ganz verschieden und wird jetzt eigentlich gleichzeitig nebeneinander sichtbar. Es gibt verschiedene auratische Verständnisse. In den letzten 20, 30 Jahren war man da eher auf den Westeuropäischen gepolt. Und ich würde sagen, die neue Musik ist eine der wenigen Szenen, ich habe das nochmal nachgelesen, auch in dem, was die Gesellschaft schon vor 2, 3 Jahren gemacht hat, die sich eigentlich mit dem internationalen Aspekt, mit der Verwandlung dieser Begriffe, mit dem sozusagen transeuropäischen frühzeitig beschäftigt hat und sich in dem Bereich auch auskennt. Von daher, was kann das bedeuten für neue Musik ab 2008, wenn man diese Wirtschaftsprozesse in den Märkten sieht? Sie werden sehen, dass meine Empfehlung hier gar nicht auf öffentliche Verwaltung oder öffentliche Gelder abstellen, sondern eigentlich auf diese Marktprozesse. Also es gibt einen neuen digitalen Markt und die Marktordnung dafür ist noch nicht gemacht. Also wer macht diese Marktordnung? Im Augenblick will die Politik nicht dran. Die Hardwareindustrie schöpft in der Unordnung dieses Zustandes die Sahne eigentlich ab. Und die Kultur ist aus meiner Sicht in einem Art Schockzustand über den Verlust ihrer Begriffe. Man weiß, dass man das Urheberrecht anpassen muss, man weiß nicht wie. Und die Debatte darüber findet auf rein urheberrechtlicher Basis statt, aber nicht im Rahmen dieser gesamtökonomischen Debatte, die aus meiner Sicht eben eine eigentlich kulturelle Debatte ist über Begriffe wie Qualität, Zugang, Öffentlichkeit. Also ist die Frage, wer wird hier gesellschaftlicher Treiber für diese Debatte? Und wenn ich mir die Geschichte der neuen Musik ansehe und sein Verständnis in den 60er, 70er Jahren, auch mit dem, was immer wieder in den letzten Jahren diskutiert wurde, soweit ich es nachlesen kann, vielleicht ist gerade auch die neue Musik jemand, der in dem Bereich sich etwas zur Aufgabe machen möchte. Wenn es die neue Musik nicht macht, wird es irgendjemand anders machen. Irgendeine gesellschaftliche und ich hoffe kulturelle Gruppe wird sich entscheiden, das zu tun. Musik und Technologie, da gab es immer Konkurrenzen und Symbiosen. Stockhausens Superformel habe ich nochmal nachgelesen des 20. Jahrhunderts. Dieses Gesamtkunstwerk, diese Verbindung vieler Dimensionen. Was wäre das für Web 2.0? Also eine künstlerische Frage. Was ist Stockhausen im 21. Jahrhundert? Der Wettbewerbsvorteil für Deutschland ist, dass es hier klare öffentliche Investitionen gibt. Und da komme ich zurück zu dem, was Olaf Zimmermann gesagt hat. Eigentlich kann man in diese Frage hier mit öffentlichen Investitionen investieren. Und Sie wissen alle aus der Geschichte, wie wichtig der WDR für Stockhausen und viele andere technische Entwicklungen in Köln war. Die Verbindung mit dem öffentlichen Rechtlichen halte ich ja auch für einen wirklichen globalen strategischen Vorteil, wenn man denn sagt, das ist die Frage, die man betreiben will. Und ich glaube, es ist eine der zentralen Fragen, denn die Veränderung der neuen Märkte hat sich eben durch Digitalisierung ergeben. Und diese Digitalisierung war kein Impuls aus der Kultur, sondern aus der Technologie. Und die Frage ist aus meiner Sicht, wer wird weiterhin der technologische Treiber? Bleiben es die Hardwarefirmen, bleiben es die technischen Entwicklungen oder gibt es auch mal kulturelle Treiber für technologische Entwicklungen? Und aus meiner Sicht mit Stockhausen und anderen gab es viele, nicht nur im Bereich der neuen Musik, das kann man auch im Filmbereich sehen, auch in meinem Bereich, aus dem ich ursprünglich komme. Ich war mal 6 Jahre lang Kunsthändler und Galerist, gibt es das allen voran Beuys und andere, die mit ihrem Kunstverständnis auch technische Treiber waren. Und diejenigen, die sich in der Geschichte auskennen, wissen, wie eng damals diese Szenen auch verbunden waren. Von daher, wer wird technologischer Treiber des 21. Jahrhunderts, ist eine kulturelle Aufgabe aus meiner Sicht und vielleicht auch eine für die neue Musik. Zum Schluss die klassische Frage eigentlich Web 2.0, wer kommuniziert mit dem Zuhörer? Ich habe mal neue Musik eingegeben bei YouTube und anderen, da passiert noch viel zu wenig. Wer fördert Zuhören im neuen Paradigma der globalen Kultur und nicht in der Kulturwirtschaft? Hier geht es erstmal um Kulturprozesse. Hier geht es darum, diese immateriellen Werte einzufangen und dafür Zuhörer zu finden. Zum Schluss, der Begriff neu, ich habe es vorhin schon gesagt, oder auch neue Musik, ist im globalen Kontext aus meiner Sicht veraltet. Hier muss man sich ironischerweise neu erfinden. Und das ist sicher eine ganz konkrete Aufgabe, glaube ich, für das, was sich als neue Musik versteht. Für mich ist das ein Wording, was aus der guten alten Avantgarde-Zeit kommt. Aber spätestens, wenn die 100. Avantgarde die 99. ablöst, löst sich dieser Begriff irgendwie auf. Und ich glaube, da brauchen wir auch für uns neue Worte. Zum Schluss die Frage auf die eigentlich langweiligste, die Antwort auf die eigentlich langweiligste Frage. Ich habe Ihnen das hier mal rausgesucht. Wie entwickelt sich denn der Wirtschaftsprozess um Kultur? Für die neue Musik allein gibt es keine Kenntnis darüber. Ist vielleicht auch eine Aufgabe für eine Gesellschaft zur neuen Musik, mal die Wirtschaftsentwicklung der neuen Musik zu erheben. Hier hat das Nordrhein-Westfalen seit 1996 getan für alle Kulturwirtschaftsbranchen. Und Sie sehen in den Krisenjahren um 2000, 2001 herum, die unterste flache Kurve war die Gesamtwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. In der Zeit gab es einen Boom für Kultur- und Kreativwirtschaft. Nun gibt es zwei mögliche Thesen. Die Gesamtwirtschaft ist abgeflacht. Also die Kulturwirtschaft ist nicht stärker gewachsen, sondern die Gesamtwirtschaft ist einfach nur schwächer gewachsen. Das sieht man den Zahlen nicht an, was es war. Aber ich glaube, auch in dieser Krise, die wir jetzt erleben werden, wird es wieder ähnlich sein. Die Kulturwirtschaft und die Kreativwirtschaft wird auch den Umsätzen nach dynamischer und stärker sein als der Rest der Wirtschaft. Hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir Kulturleute einfach Kultur produzieren, aus uns heraus, aus einem intrinsischen Motiv heraus, unabhängig davon, was die Gewinnchancen sind. Es gibt viele Erklärungsversuche. Ich muss ehrlich sagen, die Wissenschaft in Europa weiß es nicht genau, wieso sich das so verhält, aber es verhält sich so. Und gerade auch angesichts der Erklärung von Neumann, die öffentlichen Investitionen in Kultur möglichst zu erhalten, kann man auch wieder von diesen Prozessen ausgehen. Von daher, die wirtschaftlichen Perspektiven, so ironisch es klingt, sind auf keinen Fall schlechter als die für die Gesamtwirtschaft. Das ist die Gesamtperspektive für den Wirtschaftssektor. Die Einzelperspektive ist bestimmt von den vier Weichenstellungen, die ich eben angesprochen habe. Und Sie wissen alle, obwohl der Wirtschaftszweig insgesamt boomt, ist das Einkommen pro Nase weit, weit hinter dem, was wir uns wünschen würden. Von daher hat man vielleicht eine große Aufgabe, dass dieser Boom, der jetzt für Kultur- und Kreativwirtschaft in den nächsten Jahren vielleicht wiederkommt, dafür zu sorgen, dass er auch in der Verteilung gerechter ist als bisher, also nicht nur die Großen, sondern auch in der Menge eine Verteilung stattfindet. So komisch es klingt, die Ökonomen wissen eigentlich, ökonomischer Erfolg folgt dem inhaltlichen Erfolg. Also wenn man jetzt in dieser Krise in etwas investiert, dann bitte in Immaterielles, in die Stockhausen Web 2.0 Frage oder in andere Fragen, die in der neuen Musik relevant sind, zu investieren in Vertrieb. Kann man aus ökonomischer Sicht nicht empfehlen. Man muss investieren in das, was man jetzt Innovation nennt oder, wie ich es präziser nennen würde, in immaterielle Werte der Kulturgüter. Vielen Dank soweit und ich hoffe, ich konnte ein paar Thesen bringen, dass wir jetzt diskutieren können. Dankeschön. Können Sie nochmal die vier Weichenstellungen? Ja. Danke. Ja, bitte. Nein, ich meine monopolistische Märkte. Also monopolistische Märkte heißt nicht, dass es da ein Monopol gibt, sondern dass es sozusagen mehrere sich monopolistisch verhaltende Firmen gibt. Dann nennt man das Oligopole oder anderes. Also man würde sagen, es gibt dann 5 oder 6 Majors, die machen 90% des Umsatzes. Ja. Naja, die ganzen sozusagen Privatfilmer, die es jetzt auf YouTube gibt, so dieser Bereich. Ja? Ein Satz, der für mich völlig fremdkörperhaft in der Mitte irgendwo saß. Neue Märkte im Bereich von Deichen. Ja, öffentliche Kultur. Sicherheit, genau. Was sind öffentliche Güter? Das war hier. Der Deich, ja. Öffentliche Güter, andere Märkte und öffentliche Güter. Da hatte ich einige Beispiele genannt. Öffentliche Güter, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Das eine ist, alle Leute können dieses Gut konsumieren. Und dieses Gut, um es noch schärfer zu sagen, gibt auch nur dann Sinn, wenn es alle konsumieren können. Ein Deich gibt keinen Sinn, wenn das sozusagen nur für den Bauer ist, den einen, sondern der Deich schützt alle. Und nur dann wird er auch erstellt, das heißt, dann zahlen auch alle ein, dass sowas gebraucht wird. Die Sicherheit des Bankensystems kommt nicht zustande, wenn das nur einer Bank nützt, sondern Sicherheit, genauso wie auch persönliche Sicherheit, ist nur ein sinnvolles Konzept, wenn das nicht auf 10% der Gesellschaft gemünzt ist, sondern auf alle. Denn dann zahlen dafür auch nur alle. Deswegen ist Sicherheit zum Beispiel eine Sache, die aus der ökonomischen Theorie heraus nie und nimmer privatisiert werden kann. Es ist völlig klar, dass das schiefgehen muss. Und deswegen gibt es auch keine privaten Deiche und deswegen haben sich öffentliche Autobahnen auch immer gehalten und private Autobahnen sind die Ausnahmen. So kann man das durchgehen, um zu das Prinzip des öffentlichen Gutes erklären. Und das Ironische ist, dass Musik und viele andere Kulturgüter, nachdem sie private Güter waren, durch die Digitalisierung auf einmal zu öffentlichen Gütern wurden, die alle nutzen können und dafür nur wenig oder gar nicht zahlen müssen. Und dadurch ist, sage ich mal, systemimmanent der Markt zusammengebrochen. Wirtschaftshistorisch total selten, absolut interessant, das zu erforschen für die einzelnen Desaster, weil man auch wirklich gar keine Antwort darauf geben kann, wie man aus solchen öffentlichen Märkten wieder zurück zu privaten Märkten kommt. Die Musikindustrie hat es versucht über Urheberrecht und Klagen. Aus der ökonomischen Theorie heraus würde man sagen, wenn man Musik als öffentliches Gut hat, dann gibt es nur den Weg der Steuerfinanzierung. Öffentliche Güter werden, weil sie eben alle nutzen, immer über Steuern finanziert. Und deswegen wird... Das ist es ja in Deutschland. Also wenn ich den Musikmarkt, den muss ich mir ja Trend angucken, also einen kommerziell verwertbaren und einen, der von öffentlicher Hand subventioniert wird, inklusive Radio jetzt, was genau in der Position ist. Genau. Das ist die ernste Musik jedenfalls eine, die ein öffentliches Gut war, jedermann zugänglich, gewinnt. Ja. Genau. In Deutschland, wie hoch sie auch immer sein mögen. Andersrum, das Beispiel Sicherheit natürlich zeigt, wir wechseln die Seite des Atlantiks, das ist schon extrem in privater Hand ist. Ja. Und ja. Autobahnen sind dort auch nur noch deutsche Autobahnen, die eigentlich weitestgehend deutsche und Luxemburger. Aber in Amerika zum Beispiel auch. Okay. Ja. Also das ist so und so. Absolut. Ja, ja. Das unterscheidet sich immer ein bisschen nach Land und Land, nach Nation und Kultur. Aber es sind Denkraster, was ich jetzt ja sozusagen eine Sprache, die ich jetzt hier mal vorstelle, um mit einem anderen Blick da drauf zu kommen. Und es ist völlig richtig, es gibt große Teile der Musik, die die öffentliche Güter sind. Nicht alle öffentlichen Güter müssen auch öffentlich finanziert sein. Also, aber hier ist das so zum Teil. Ja. Jetzt war nur eine Frage, ja. Ja. Aber es ist ja der Fall, dass man für seinen Internetzugang nicht bezahlt, man für die Festplatte bezahlt, also eben die Hardware-Industrie verdient schon daran. Ja. Und da ist ja das auch schon im Gespräch, dass man eben auch diese, an diesen Punkten eben dann noch Kulturflatrate oder sowas noch einbaut, ne? Um es wieder zu verteilen, was natürlich auch ein ganz schwieriges Ding ist, aber es ist ja im Gespräch zumindest. Und es gibt schon, ich glaube, Schweden oder so hat dann schon angefangen. Und in England ja auch. In Frankreich, genau, ist es beschlossen. Also, dann die Sache mit der Diversifizierung, dass jeder kann mit YouTube was einstellen, aber ich habe das unlängst gelesen, dass die meisten YouTube-Videos kommen nicht mal auf 100 Views. Es sind doch nur relativ wenige, die oder über 1000 Views kommen. Und es gibt ja doch dann Akkumulatoren. Es ist nicht nur diese Sache von sozialen Netzwerken, dass Dinge weiter... Es gibt ja die großen Blogs zum Beispiel und sowas oder auch viele Firmen, die schaffen, durch Werbemaßnahmen bestimmte Videos hochzupushen. Also da gibt es ja auch wieder diese Akkumulatoren für Inhalte. Und da wäre ich interessant, mal zu überlegen, wie das in der Kultur eben auch gültig sein wird. Es gibt zum Beispiel auch die neue Musikzeitung, fängt schon relativ forciert jetzt an, ihren Webauftritt gut zu gestalten. Da hängen andere ziemlich hinterher. Mhm. Und noch ein Punkt ist, also die intrinsische Motivation, die wird sehr stark durch erstmal die freie Verfügbarkeit von so vielen Inhalten, denke ich, gefördert. Und für mich ist es eigentlich nicht so sehr wunderbar, warum jetzt die Kulturproduktion da immer verhältnismäßig steigt. Das ist, ich kann das ist absolut nicht mehr da ansprechen. Ich lebe zwar am Existenzminimum, aber ich kann durch meinen Internetzugang eigentlich so gut wie alles, was ich gerne sehen möchte, kann ich bekommen und kann damit selber künstlerisch wieder arbeiten. Und es ist für mich eine sehr, ja, ich fühle mich da sehr wohl damit. Und so geht es eben ganz, ganz vielen Leuten. Ich habe sehr viel Zeit, auch damit was zu machen. Ja. Und so entsteht auch noch Qualität, setzt sich erst recht, glaube ich, dann durch, weil es so viel gibt. Ist eben gerade die Frage, was neu ist. Das haben Sie mir hier so in Frage gestellt. Der Begriff neu und Qualität. Aber ich glaube gerade, dass sich durch diesen größeren Wettbewerb mit allen, die bei YouTube was reinstellen können, sich eben eine neue Idee erst recht behaupten kann. vor allem Inhalte entstehen durch Sampling, vor allem die neue Technologie schafft eben auch wieder gerade neue Inhalte. Mhm. Ja, danke. Also man kann das mit der Qualität und neu genauso sehen, wie Sie das sehen, dass man das für neue, sozusagen für neuen Generator von Qualität hält. Also ich freue mich, wenn ich da auf Widerspruch treffe, aber ich sehe es im Augenblick eher anders. Bitteschön. Die Neuproduktion, wenn Sie einen Markt haben will, der jenseits der sozusagen des öffentlich finanzierten Marktes ist, muss eigentlich in diesen Effekten der Vertrauensgüter arbeiten. Also kann sich wirklich nur durch persönliche Netzwerkkommunikation im Markt aufbauen. Eigentlich könnte die Verbreitung über das Radio und die öffentliche Finanzierung darin einen ganz großen Teil haben. Eigentlich könnte das die Chance sein, aber man hat eben jetzt in der Verhandlung für die Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Sender ins Internet zu gehen und damit dann dort eigentlich die neuen Wege der digitalen Kultur zu nutzen, das Weiterempfehlen, das Bloggen, all diese Effekte ja eher abgeschnitten. Es wird eine ganz spannende Frage sein, wie man damit umgeht. BBC hat zum Beispiel auch ganz große Teile seiner Kulturfilmproduktion unter Amazon, glaube ich, abrufbar ins Netz gestellt, kostenlos. Und ich denke, die verfolgen damit ein Ziel, in diesen Kommunikationseffekten der digitalen Kultur präsent zu bleiben, um auch sozusagen als Fernsehen weiter ihre Zuschauer zu haben. Denn wir wissen ja, welche Verschiebungen da stattfinden zwischen Fernsehzuschauern und Internetzuschauern. Und vielleicht muss demnächst das öffentlich-rechtliche Fernsehen das Internet benutzen, um seine Zuschauer zu generieren. Also wenn man Märkte haben will, dann sind es langsame Märkte, die sich über diese Netzwerkeffekte, über Vertrauensgüter erschließen. In der Regel bedeutet das, wenn man ein Produkt produziert, dass man nicht mehr vielleicht wie bisher von 100 Euro oder 100% Produktionskosten 10% in die Kommunikation steckt, sondern man muss wesentlich, wesentlich mehr Geld in die Kommunikation stecken und wesentlich sozusagen den Budgetanteil zwischen Produktionskosten und Kommunikation verändern. Das fällt aus künstlerischer Sicht immer sehr schwer, weil eigentlich die Kommunikation am Ende des Prozesses steht. Man macht erstmal sein Kunstwerk. Wenn das fertig ist, beginnt die Kommunikation. Und was dafür dann noch an Geld da ist, ist eher oft ein Restposten. Und wenn man jetzt sozusagen aus der einzelnen Akteurssicht berät und denkt, wie machst du das anders, dann muss man da eigentlich mit den Budgets anders umgehen. Ja? Ja. Übrigens ja auch eine Abgabe, wie eine Steuer funktioniert, die gerecht oder effektiv. Wäre das denn Ihres Erachtens Mittel, um den Markt zu strukturieren oder Also es ist ein Mittel, was auf jeden Fall das Schlimmste verhindert. Und erstmal verhindert, dass weiterhin die Hardware-Industrie und die Internetzugangsprovider alleine diese Gewinne für sich verbuchen und die Content-Anbieter sozusagen, die Inhalteanbieter nicht bezahlen. Aber es müsste eigentlich ein Markt um die Verteilung dieser Anteile dann geben. Sie haben es ja selbst gesagt, der Markt ist nicht gerecht. Und auf Dauer, glaube ich, hat das deswegen keine Zukunft. Dafür gibt es noch kein Modell und dann. Also, wir haben heute Abend ja. Es gibt schon Modelle dafür. Im Prinzip ist es das Ähnliche, wenn man sich Rechte anbietet, zum Beispiel im Film, bei Büchern etc., findet das ja statt. Also genau. Wenn man dann die Premiere, der ein bestimmtes Programm einkauft, dann verdient die nationalen Markt, dafür gesucht und dafür Geld nimmt. Genau das ist so, muss ich auch geschehen. Telekom nimmt jetzt 29 Euro für den DSL, Flatrate, alles zusammen. Mhm. Ja, ja. Und dann kommt das Problem, wer verteilt das. Aber die Lösung, ein Markt, sagen wir jetzt mal nur in Deutschland, zu finden, ja. Welche Musik wo angeboten wird, ist, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Jahren zu bewerkstelligen, auch rechtlich und politisch. Das Einzige, wo sich alle nicht einigen können, ist, bis Geld verteilt wird. Deswegen wird es ja eigentlich verhindert. Ja, ja, eben. Das ist ja das Problem. Da beißt sich die Katze immer in den Schwanz. Und man hat eben in unserem Denken, in unserem westlichen Denken für diese Verteilungsfrage, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine Verwertungsgesellschaft, die sozusagen einen internen Diskussionsprozess, man könnte das auch einen internen Verteilungsmarkt nennen, durchführt zwischen den Urhebern. Das ist dann kein dezentralisierter Markt, sondern ein monopolistischer Markt vom Patentamt eingesetzt. Die andere Alternative, die wir haben, ist, dass man sozusagen wie ein Rechtemarkt hat, wie es das bei Buchlizenzen gibt und so, wo dann um diese 10 Euro herum sozusagen ein Markt entsteht, wo es Angebot und Nachfrage gibt, wo sozusagen die Anbieter dann sagen können, also ich steige in dieses 10-Euro-Modell ein, wenn ich so und so viel für meinen Inhalt geboten bekomme. Da, so einen Markt kennen wir eigentlich noch gar nicht. Der müsste erst entstehen, wo dann sozusagen ein Free Trade ist zwischen den Inhalteanbietern. Wie viel ist mein Anteil in den 10%? Und wenn der nicht gut ist, steige ich eben nicht ein. Und das ist das Problem. Immer, wenn man einem Inhalteanbieter die Option lässt, auch außerhalb der Flatrate anzubieten, dann werden ja die Majors unter den Inhalteanbietern, die international bekannten Marken, sagen, ich steige nicht in das Flatrate-Modell ein, weil ich außerhalb dessen besser maximieren kann. Und da bricht das System. Das wollen natürlich dann die Flatrate-Anbieter nicht, weil die brauchen gerade den Major, um das überhaupt attraktiv zu machen, brauchen eben den Madonna-Namen dafür. Und das ist einfach noch nicht ausbaldowert. Also wenn es dazu mal, dazu müsste man wirklich einen Forschungsprozess an irgendeiner Uni ansiedeln. Das sind wirklich neue Marktfindungsstrukturen, die sind genauso schwer zu finden wie das, glaube ich, was man jetzt vor sich hat, wenn man sagt, man will den Bankensektor neu ordnen. Das ist auch in der Ökonomie, soweit ich das jetzt von der Forschung her kenne, so noch nicht zu Ende gedacht. Doch. Es gibt drei Firmen, die den Traffic des Internets quantitativ und qualitativ untersuchen. Zum Beispiel jetzt diese von der RISS in Auftrag gegeben Studie gegen den No-Tail, die es auch in Vorträgen gibt. Genau, genau. Sie sehen, das kollidiert mit unserem Kulturverständnis von Markt. Die Anonymität im Markt verschwindet dann. Und Da ist die richtige Maschine. Genau. Wissen Sie, deswegen, um nochmal auf die beiden Thesen zurückzukommen, die stehen nicht umsonst auf einer Seite. Das geht total zusammen. Ja, das, genau das ist die Frage. Und da muss es eine Allianz zwischen der Politik und der Kulturszene geben, dass man sich sowohl über die technische Entwicklung wie auch über die gesellschaftliche Entwicklung verständigt. Ob das jetzt das Wasserzeichen und die Anonymität ist oder auch das Faktum, dass Google oder sonstige Techniker ihnen erlaubt wird, Techniken zu erfinden, die ganze Märkte vernichten. Das sind sozusagen kulturelle Atombomben und darüber muss man mal diskutieren. Das kann so einfach nicht sein, dass solche Kollateralschäden entstehen und das gesellschaftlich nicht debattiert wird. Und da gibt es eben in der Technikerszene und auch bei den Technikfirmen ja erstmal gar keine Bereitschaft, sich da in die Karten gucken zu lassen. Sie haben es ja gesagt, das, was wir jetzt diskutieren, ist ja nicht ein Zustand, der in den nächsten 2 Jahren eintritt, sondern wir müssten darüber diskutieren, was wollen wir in 5 oder 10 Jahren. Und dafür muss man auch eine Voraussicht haben, was technisch noch in der Pipeline ist. Sonst hat man das gerade vereinbart und dann kommt die nächste technische Bombe um die Ecke und das System ist wieder völlig obsolet. Ja. Die Weltfinanzkrise, ja, ist genau ein Effekt, dass es nicht geplant ist. Genau. Es ist chaotisch. Das Internet ist chaotisch, die Rechte, es ist unsicher, wer was macht, es ist nicht überprüfbar, es gibt keinen politischen Prozess. Alle denken über das Internet ist frei, das stimmt nicht, es gehört Firmen, es gibt Interessen daran, was im Internet stattfindet und was nicht. Und die gesamte Welt liegt darunter. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, an der Musik kann sozusagen die Reform der Welt stattfinden. Aber Sie haben schon völlig recht, dass die Musik der absoluten Vorreiter ist. Und das habe ich ja mit meinen Thesen eigentlich auch dargelegt, ohne das jetzt überhöhen zu wollen. Aber das ist einfach so. Die Musik hat diese Effekte als eine der ersten getroffen, die Bankenkrise. Die Banken hat es jetzt auch getroffen. Natürlich hat die Digitalisierung der Märkte zusammen mit dem Fehlen von solchen Vertrauensgütern dazu geführt, dass die Banken sich kein Geld mehr leihen. Das ist ja keine Finanzkrise, es ist eine Vertrauenskrise. Es ist ja nicht so, dass kein Geld da ist, sondern ich weiß nicht, was ich dem anderen glauben soll, wie ich ihn einschätzen soll. Und deswegen ist dieser Begriff des Vertrauensgutes wirklich zu einem ganz zentralen Verständnis von Gütern geworden, schon vor 10 Jahren. Eigentlich in der Forschung, um zu erklären, wie diese Märkte funktionieren. Vielleicht ist es möglich, im Bereich der Musik wirklich kleine Modelle vorzudenken, die dann hinterher für größere andere Märkte auch funktionieren. Vielleicht kann man darüber auch die Politik abholen und sagen, jetzt macht das mal als Versuchsfeld und nehmt euch das wirklich vor in einem globalen Maßstab. Wir haben ja eigentlich mit der World Intellectual Property Organization, mit WIPO, andere auch schon Weltorganisationen, über die man das ziehen könnte. Sehr spannende Aufgabe. Aber ich wollte nochmal zurück zur neuen Musik. Sie haben ja eben gefragt, das ist eine ganz große Frage, worüber berechnet sich dann der Anteil des Urhebers? Über die Masse dessen, was aus dem Wasserhahn läuft? Über ein anderes Kriterium oder über ein anderes Kriterium, zum Beispiel Qualität. So, das ist eine Kulturdiskussion, an die man ran muss. Und die, glaube ich, wird sich nicht zugunsten der Qualität entscheiden. Ich glaube, da werden andere Begriffe hervorkommen, andere Verteilungsmechanismen, weil einfach die Dezentralisierung der Meinung jetzt so weit fortgeschritten ist, dass es nicht mehr sozusagen den gibt, der den Wasserhahn aufdreht, so wie Sie es formulieren, sondern drehen ja Tausende den Wasserhahn auf und jeder sagt, ich habe den Qualitätsbegriff. Und diese Gleichzeitigkeit der vielen Qualitätsbegriffe macht unser altes Verständnis vom Qualitätsbegriff ja obsolet. Wir denken ja immer noch in der Pyramide, wo oben dann Qualität eine Rolle spielt. Und jetzt haben wir Tausende von Pyramiden nebeneinander, alle mit kulturellen anderen Aufladungen. Ich habe noch keinen neuen Begriff, aber ich glaube, der wird im Rahmen dieser Debatte auch wachsen. Ja, ja, klar. Also jetzt kann man es mal so sagen, GEZ ist ein super Problem und Und Sie müssen. Und dann werden ganz andere Faktoren nochmal greifen. Ja. Also, und das GEZ-Modell muss man jetzt ja weltweit denken. Die Lösung, über die wir reden mit der Kultur Flatrate, funktioniert ja nicht für Europa. Sondern sie funktioniert ja im digitalen Markt nur global. Und das ist eine gewaltige Aufgabe, eine globale GEZ über verschiedene Kulturbranchen. Wir reden jetzt ja nicht nur für Musik, sondern letztlich wird das ja für Literatur und Film auch so kommen, wenn die Digitalisierung so einsetzt, wie man das jetzt vielleicht ahnt, befürchtet oder befürwortet, je nachdem, wo man steht. Deswegen glaube ich, wird man auf ein hierarchisches Entscheidungssystem nicht setzen können, sondern eher auf ein dezentrales, auf irgendeine Art von Handelsrechten, die vielleicht ähnlich vergleichbar sind mit den Verschmutzungsrechten, die wir jetzt in der Umweltökonomie haben. Vielleicht gibt es demnächst sozusagen Rechte, Musik zu produzieren oder Rechte, Musik zu hören. Also ich will es nochmal sagen, weil wir können es jetzt hier nicht zu Ende diskutieren und ich muss auch leider ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir später angefangen haben. Das ist wirklich eine der führenden Forschungsaufgaben. Und vor dem Hintergrund, nochmal den Bogen ein bisschen weiter zu schlagen, ist es wirklich bedauerlich und andererseits bemerkenswert. Die englische Regierung hat einen Lehrstuhl für Kultur- und Kreativwirtschaft in Shanghai finanziert. Die anderen großen Forschungsinstitute dazu sitzen in den Niederlanden. Es gibt in Deutschland zumindest für diesen globalen Verständnis von digitaler Kulturwirtschaft und ihren Folgen kein Forschungsvorhaben. Und wenn ich mir noch mal eine Investition wünschen würde seitens der öffentlichen Hand, dann eigentlich in diese Basiserforschung dessen, wie sozusagen kulturwirtschaftliche Prozesse in der digitalen Welt funktionieren. Da braucht man wirklich Grundlagenforschung, die mal 10, 15 Jahre vorausdenken, wie Sie es gesagt haben. Ja, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.